Wie können wir großmächtigster August die unverfälschten Triebe von unserer Ehrfurcht, Treu und Liebe dir anders als mit größter Lust zu deinen Füßen liegen? Fließ nicht durch deine Vaterhand auf unser Land des Himmels Gnaden Segen mit reichen Strömen zu, und trifft nicht unsere Hoffnung ein, wir würden noch zu uns warten in deiner Huld, in deinem Wesen des großen Vaters Bild und seine Taten.